ich zwei Augen umschmeicheln, zwei Hände mich streicheln, dann glaub ich nochmal an das Glück. Und ich dank dem Geschick und bin augenblicklich glücklich. Doch nie hat Liebe Bestand, sie verrinnt wie der Sand und das Herz ist dann wieder wie vorher allein. Glück ist der Schein, warum muss das so sein? Durchwachte Nächte, wer kennt euch nicht, wo man vor Sehnsucht nach der einen weinen möchte, nach ihren Lippen, die man noch nie geküsst. Durchwachte Nächte, die Liebe spricht, du weißt genau, nur diese eine ist die rechte, nur diese eine, die unerreichbar ist. Die Tage rinnen müd und ohne Sinn dahin, und niemand weiß es, dass ich einsam bin. Durchwachte Nächte, wer kennt euch nicht, wo man vor Sehnsucht nach der einen weinen möchte, nach ihren Lippen, die man noch nie geküsst.